HR2 Kultur Hörspiel. Vor genau 50 Jahren betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Es war der berühmte kleine und dann doch große Schritt für die Menschheit. Zu diesem Anlass senden wir die vergnügliche Komödie »Die Flohwalzerbörse« der Frankfurter Übersetzerin und Autorin Esme Bromhead. Schauplatz auf dem Mond, wo sonst. Ich habe 473 Mondsmaragde gesammelt, davon gebe ich 10 der NASA, die restlichen 463 schenke ich Frauen. So sinniert der Mann auf dem Mond, wo er zusammen mit seinem sprechenden Hund Marcello von NASA wohl vergessen wurde. Doch so unbewohnt, wie es scheint, ist der Mond dann doch nicht. Sie hören Traugott Buhre als Mann im Mond und Peter Matic als Hund. Viel Vergnügen. Die Flohwalzerbörse. Hörspiel von Esme Bromhead. Regie Andrea Ghetto. Hund, was siehst du? Wolken. Wolken. Sonst nichts? Keine freie Stelle? Doch. Da. Und? Und? Ein Mann liest Zeitung. Liest Zeitung. Gut. Was steht da? Wachstum vorausgesagt. Flohwalzer, neue Tonart. Wachstum. Wirtschaftswachstum. Gut, sehr gut. Dann holen Sie uns bald. Komm her. Warum hältst du dein Ohr an das Fernrohr? Hör doch mal. Ich höre nichts. Hör genau hin. Das kenne ich. Das kenne ich. Das ist der Flohwalzer. Ein Kind übt den Flohwalzer auf dem Klavier. Wie alt sind wir? Alt. Uralt. Sie haben salutiert, haben gesagt, ich werde uralt. Beneidenswert. Weg waren Sie. Halt dich gerade und weg. Lauf, Margaret Jane, schneller, schneller. Wir lassen dir zur Gesellschaft einen Hund da, der spricht. Schneller, Margaret Jane. Du warst mir von Anfang an unsympathisch. Du, hör mal. Wir lassen dir einen Hund da, der spricht. Hörst du? Eine Bibel wäre mir lieber gewesen. Warum sind wir auf dem Mond? Wir sind die vierte Mission. Warum wurden wir ausgesetzt? Wir sind die vierte Mission. Wirtschaftswachstum, das ist gut, sehr gut. Dann kommt die fünfte Mission, dann holen sie uns. Schau nach, schau nach! Sind Sie in Vorbereitung? Ich sehe nichts. Wolken. Wolken, immer Wolken. Und die Russen? Wolken. Du hast gesagt, du bräuchtest jetzt nicht mehr höflich mit dem Schwanz zu wedeln, wenn dir Dosenfraß vorgesetzt wird. Damit sei jetzt Schluss. Warum hältst du wieder dein Ohr an das Fernrohr? Hör mal. Hörst du's? Ich ziehe mich jetzt zurück in die Kapsel. Ich mache eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Wichtigtour. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Warum spielen die alle den Flohwalzer? Ein Terrier-Mischling. Unsympathisch. Wir fahren ohne dich zur Erde zurück. Unser Auftrag... Wir lassen dir auch einen Hund hier zur Gesellschaft und zu essen für 100 Jahre und ein Fernrohr. Ich könne alles mitkriegen und in der Kapsel wohnen. Ich würde uralt, sagten sie, beneidenswert, und dass der Hund sprechen könne. Ich öffnete gleich eine Dose Hundefutter. Er fing sofort an zu sprechen. Leider. Ich wünschte, er hätte geschwiegen. Er müsse jetzt nicht mehr höflich mit dem Schwanz wedeln, wenn ihm Dosenfraß vorgesetzt werde. Damit sei jetzt Schluss. Im Übrigen brauchte ich ihm nicht zu erzählen. Er wisse von der geheimen Mission. Er sei der erste sprechende Hund. Er wisse, wer ich sei. Wisse alles über mich. Ich fragte den Hund, wer ich denn sei. Ein Anfängerfehler. Einen Hund zu fragen, wer man ist, anstatt zu sagen, Kusch. Jetzt ist er frech. Sagt immer, Wolken. 463 Frauen. Ich habe meine Tagebucheintragungen abgeschlossen. Schau durchs Fernrohr, Hund. Was siehst du? Wolken. Wolken. Sonst nichts. Keine freie Stelle. Doch, da. Und? Ein Mann liest Zeitung. Liest Zeitung. Gut. Was steht da? Wachstum vorausgesagt. Flohwalzer, neue Tonart. Wachstum vorausgesagt. Ein gutes Zeichen. Wachstum. Wirtschaftswachstum. Gut, sehr gut. Dann holen Sie uns bald. Lauf, Margaret Jane. Schneller, schneller. Komm mal her. Warum hältst du dein Ohr an das Fernrohr? Hör doch mal. Ich höre nichts. Hör genau hin. Das ist Klaviermusik. Das kenne ich, das kenne ich. Das ist der Flohwalzer. Ein Kind übt den Flohwalzer auf dem Klavier. Hör auf, dich zu kratzen. Wie alt sind wir? Alt, uralt. Kommt die fünfte Mission? Wolken. Und die Russen? Nebel. Nebel? Als ob ich nicht wüsste, was du in dein Tagebuch schreibst. In England ist wohl kein Nebel. Wie? In England ist wohl nie Nebel. Hör doch mal. Du sollst schauen, nicht hören. Hältst du wieder dein Ohr an das Fernrohr? Komm her. Hör genau hin. Ich höre nichts. Ich ziehe mich jetzt zurück in die Kapsel. Ich mache eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Wichtig tue. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Das Bügeleisen. Wo ist das? Warum spielen die alle den Flohwalzer? Wir fahren ohne dich zur Erde zurück, unser Auftrag. Wir lassen dir auch einen Hund hier zur Gesellschaft. Eine Bibel wäre mir lieber gewesen. In England ist wohl nie Nebel. Wie? Keine Wolken. Was? Margaret Jane. Die 26. Duchess of Canterbury, Tochter des John William Duke of Canterbury und Dame Susan Margaret of. Zweiter Wurf. Margaret Jane war wieder an der Fuchsjagd beteiligt. Jede seiner Aufzeichnungen unterschreibt er mit Marcello III. Von Nasa, erster sprechender, schreibender und lesender Hund auf dem Mond. Er muss jetzt nicht mehr höflich mit dem Schwanz wedeln, wenn ihm Dosenfraß vorgesetzt wird. Damit sei jetzt Schluss. Menschen verpesten Luft mit Flohwalzer, schreibt er. Er könne Margaret Jane nicht mehr schmatzen hören, wenn sie Rostbeef frisst. 463 Frauen. Wachstum, das ist gut. Sie holen uns bald. Ein bisschen mehr Höflichkeit könnte nicht schaden. Ich habe meine Tagebuchaufzeichnung abgeschlossen. Hund, was siehst du? Wolken. Wolken. Sonst nichts? Keine freie Stelle? Doch. Da. Und? Ein Mann liest Zeitung. Liest Zeitung. Gut. Was steht da? Wachstum vorausgesagt. Flohwalzer, neue Tonart. Wachstum, Wirtschaftswachstum. Gut, sehr gut. Sie holen uns. Komm her. Warum hältst du dein Ohr an das ferne Rohr? Hör doch mal. Ich höre nichts. Hör genau hin. Ich begrüße Sie nun zur Flohwalzerbörse. Was kratzt du dich immer? Wie alt sind wir? Sehr alt. Sie haben salutiert, haben gesagt, ich werde uralt, beneidenswert. Weg waren Sie. Halt dich gerade und weg. Lauf, Margaret Jane. Schneller, schneller. Wir lassen dir zur Gesellschaft einen Hund da, der spricht. Schneller, Margaret Jane. Was war das eben? Was? War das die fünfte Mission? Wo? Halte dein Ohr an das Fernrohr. Schnell, schnell, was hörst du? Wolken. Dummkopf. Nichts. Sie holen uns. Sie haben uns begrüßt. Sie haben uns an der Börse begrüßt. Hast du gehört? Ich höre was. Und? Und? Ich ziehe mich jetzt zurück in die Kapsel. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Wichtig, Tour. Kratzig dauernd. Wir wurden soeben an der Börse begrüßt. Die fünfte Mission holt uns ab, wo nur das Bügeleisen ist. Links, zwei, drei, vier. Wir werden berühmt sein, der Hund und ich. Der erste Mann, der auf dem Mond gelebt hat mit einem sprechenden Hund, dem ersten. Einen Hund zu fragen, wer man ist, anstatt zu sagen, Kusch, ein Anfängerfehler. Ich habe 473 Mondsmaragde gesammelt. Davon gebe ich 10 der NASA. Die restlichen 463 schenke ich Frauen. Die Börsenkurse steigen. Sie sind in Vorbereitung. Die Börse hat uns bereits begrüßt. Ich will sehen, wie er höflich mit dem Schwanz wedelt, wenn ihm Dosenfraß vorgesetzt wird. In England ist wohl nie Nebel. Wie? Keine Wolken. Was? Ich habe jetzt meine Tagebuchaufzeichnung abgeschlossen. Was hörst du, Hund? Was hörst du? Wolken. Sonst nichts? Keine freie Stelle? Nein. Und England? Da. Da. Du warst mir von Anfang an unsympathisch. Hör auf, dich zu kratzen. Stimmen. Die fünfte Mission. Lass sehen. Lass sehen. Wo? Wo? Ich sehe nichts. Wolken. Die Börse. Wo? Halt dein Ohr ans Fernrohr. Was ist das? Was ist da los? Was? Wo? Sie kommen. Ich bin dein scharfes Klavier mit dem süßen Erdbeermuster. Ich will endlich deine starken Hände auf meinen Tasten spüren. Nur du kannst mich zum Vibrieren bringen. Ruf mich an unter 43434 43434. Und schon morgen bin ich bei dir. Ich kann es kaum erwarten, dass du meinen süßen Deckel aufklappst. Flohwalz mich schon morgen. Dein Erdbeerklavier wartet auf dich. Du willst es doch auch. 43434, 43434. Was war das? Eine Frau. Das war die Stimme einer Frau. 10 Mondsteine gebe ich der NASA. Klappt man den Klavierdeckel auf. Gestank, Fäulnis, Verwesung. Die Tastenhälse hässlich gelb verfärbt. Muss das sein? Ein Flohwalzer ohne Biss? Igitt, sage ich da nur. Meine Devise, 2-mal Grundreinigung im Jahr. Für die Zähne, mein Zahnarzt. Für mein Klavier, Elfie Weiß. Einfach sprühen, einwirken lassen und wegwischen. Sprüh mit Elfi Weiß. Elfi Weiß. Für einen knackigen Flohwalzer. Jetzt bestellen unter 43434 43434. Wer sind diese Leute? Geheime Botschaften. Elfi Weiß. Das Bügeleisen. Hast du schon gefunden? Schnell jetzt! Probleme? 43434 43434. Ich berate Sie gerne. Hören Sie in Kürze ein Gespräch mit Frau Siegburg aus Barntrupp. Frau Siegburgs Klavierdeckel klemmt. Was tun? Ich ziehe mich jetzt zurück in die Kapsel. Ich mache eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Wichtig, Dur. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Kratzig dauernd. Das Bügeleisen. Links, links, links, links. Warum spielen die alle den Flohwalzer? Der Klavierdeckel klemmt. Marcello der Dritte von NASA. Erster sprechender, schreibender und lesender Hund auf dem Mond. Er muss jetzt nicht mehr höflich mit dem Schwanz wedeln, wenn ihm Dosenfraß vorgesetzt wird. Damit ist jetzt Schluss. Eine Bibel wäre mir lieber. Wo liegt Barntrupp? Sie haben salutiert, haben gesagt, ich werde uralt, beneidenswert. Weg waren sie. Halte ich gerade und weg. Elfi Weiß, knackiger Flohwalzer. Wegen der Russen. Alles verschlüsselt. Der Klavierdeckel klemmt. Sie hat ein technisches Problem, die fünfte Mission. Sie ist in Vorbereitung. Ein kleines technisches Problem, verschlüsselt. Der Klavierdeckel klemmt. Das ist gut. Erdbeeren. Der NASA gebe ich 10 Mondsmaragde. Da kann Casanova einpacken. Ich habe meine Tagebucheintragungen abgeschlossen. Warum sind wir auf dem Mond? Wir sind die vierte Mission. Warum wurden wir ausgesetzt? Wir sind die vierte Mission. Die fünfte Mission hat ein kleines technisches Problem. Der Klavierdeckel klemmt. Du musst ihnen alles erzählen, wenn sie uns holen. Auch das, was du gesehen hast damals am Monticulus Müller-Schwertheimer. Auch das, was du mir nicht erzählen willst. Auch das musst du ihnen erzählen. Auch wenn du es mir nicht erzählen willst. Ihnen musst du es erzählen. Warum? Aha. Damit kommst du nicht weit im Leben. Du warst mir von Anfang an unsympathisch. Ein bisschen Höflichkeit hätte nichts geschadet. Ein Terriermischling. Ein italienischer Bastard. Und das Bügeleisen. Wo ist das? Schau dich's Fernrohr, Hund. Was siehst du? Ein Mann liest Zeitung. Liest Zeitung, sehr gut. Was steht da? Wachstum vorausgesagt. Flohwalzer, neue Tonart. Ja, sie holen uns. Schicken verschlüsselte Botschaften. Wegen der Russen. Wir sollen uns gedulden. Wir werden berühmt sein, du und ich. Der erste Mann, der auf dem Mond gelebt hat, mit einem sprechenden Hund, dem ersten. Nur, dass du es ihnen erzählen musst. Das, was du gesehen hast am Monticulus Müller-Schwertheimer, als du Gassi warst. Hörst du etwas? Schnell, ich höre etwas. Das besondere Geburtstagsgeschenk für Ihren Hund. Ihr kleiner Liebling will Flohwalzen. Warum? Es beruhigt ihn. Passend zum Hundekörbchen ein Klavier und ein Klavierhocker. Und aus ist's mit dem nervösen Gassi-Gehen-Wollen am Abend. Hör auf, dich zu kratzen! Was war das? Sie sprechen von einem Hund. Vielleicht von dir. Wann habe ich den Geburtstag? Still jetzt! Ich höre etwas. Soll Ihr Klavier den Standort wechseln? Kein Problem für Profis. Denn dieses Profiklavier kann Ihre Gedanken lesen. Mit Ihrer Gedankenkraft setzen Sie Ihr Profiklavier in Bewegung und lassen es durch Ihre Wohnung rollen, bis Sie den geeigneten Platz gefunden haben. 4-3-4-3-4. 4-3-4-3-4, das Profiklavier. Nur für Profis. Ja, das sind sie, die Profis. Wir sollen uns gedulden. Alles verschlüsselt. Der Klavierdeckel klemmt noch. Wann habe ich denn Geburtstag? Hallo? Hallo, sind Sie in der Leitung? Da, da! Ja, hier! Vierte Mission empfangsbereit. Die fünfte Mission. Ja, wir sind hier. Hallo? Hallo? Ja? Mit wem spreche ich? Guten Tag, Flohwalzer Prinz. Ich bin die Ursula Bergelmann aus Pirmasens. Was ist da los? Ach, regnet's auch so in Pirmasens? Nur so durchwachsen, ich noch da. Also, Frau Bergelmann, sind Sie bereit für das Rätsel? Ah, ja, ich denke schon. Das war unser Musikstück. Wie heißt das? Ist das erstens der Mückenwalzer, zweitens der Zeckenwalzer, drittens der Wanzenwalzer oder viertens? Das ist der Flohwalzer. Das ist der Flohwalzer. Hallo? Hallo? Kein Empfang. Ich ziehe mich jetzt zurück in die Kapsel. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Wichtig, Tour. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Das war der Flohwalzer. Man muss nicht mehr höflich mit dem Schwanz wedeln, wenn ihm Dosenfraß vorgesetzt wird. Damit ist Schluss. Wann er den Geburtstag habe. Meine Bibel wäre schön. Start verschoben. Wegen Regens. Es regnet in Pirmasens. Durchwachsen. Lässt hoffen. Durchwachsen. Das Wetter bessert sich gerade. Schlau, die Burschen. Wegen der Russen. Sie starten von Pirmasens. Er muss es ihnen erzählen, was er gesehen hat am Monticulus Müller-Schwertheim, als er Gassi war. Was er mir nicht erzählen will, ihnen muss er es erzählen. 3 Tage hat er nicht gesprochen. 3 Tage hat er nicht durch das Fernrohr geschaut. 3 Tage hat er in der Kapsel gelegen. Still. Ich habe gewartet. Es ist sehr still hier. Es ist sehr weiß hier auf dem Mond. Es ist sehr still auf dem Mond. Ich habe meine Tagebucheintragungen abgeschlossen. Schau durchs Fernrohr, Hund. Was siehst du? Wolken. Wolken. Sonst nichts. Keine freie Stelle? Nein. Und Pirmasens? Durchwachsen. Durchwachsen. Gut, sehr gut. Dann holen Sie uns bald. Wie alt sind wir? Alt. Uralt. Wie alt waren wir, als das Bügeleisen noch da war? Jung. Ganz jung. So einen Fahnenappell, den muss man üben. Jeden Tag muss man den üben. So was kommt nicht von alleine. Begrüßen Sie uns an der Börse? Nein. Nicht. Vielleicht ist Sonntag. Wann habe ich Geburtstag? Sonntag. Vielleicht Sonntag. Eine Bibel, das wäre was. Warum sind wir auf dem Mond? Wir sind die vierte Mission. Weil du dein Maul aufgerissen hast, dein Hundemaul. Sie haben dir das Sprechen beigebracht. Das Lesen, das Schreiben, der erste sprechende Hund. Da hast du dein Maul aufgerissen. Lauf, Margaret Jane. Schneller, schneller. Die drei bemannten Mondexpeditionen, hast du gesagt. Alles erstunken und erlogen, wegen der Russen. Schneller, Margaret Jane. Du bist wohl ein ganz Schlauer, haben sie gesagt. Dich zur Strafe auf den Mond geschickt und mich dazu als Dosenöffner. Was hast du gesehen am Monticulus, Müller-Schwertheimer, als du Gassi warst? Schnell, komm her. Was ist da? Begrüßen Sie uns? Singles, aufgepasst. Wer? Wenig Platz, kleine Wohnung, kein Thema. Euer Klavier ist da. Zwei eingearbeitete supercoole Kochplatten, Handtuchhalter, Zahnbürste, Föhn und Haargel. 4-3-4-3-4. Was ist da los? Nächste Anruferin. Wer? Frau Siegburg aus Barntrup. Still jetzt. Verschlüsselt wegen der Russen. Der Klavierdeckel klemmt. Ruhe jetzt. Sag was. Abwarten. Oder sag was. Melde Marcello, der Dritte von NASA. Vierte Mission. Empfangsbereit. Frau Siegburg, welche Sorgen haben Sie? Wann Sie uns holen? Ja, also, das erst mal, Frau Schoberte, Prinzessin. Ja, also, das ist nämlich so, dass nämlich mein Klavierdeckel klemmt. Marcello, der Dritte von NASA. Vierte Mission. Bitte gehorsamst um Mitteilung, bis wann voraussichtlich der technische Defekt der fünften Mission... Du Kopf! Still jetzt! Abwarten. Ihr Klavierdeckel klemmt. Erzählen Sie mir von Ihrem Klavier. Also, das ist nämlich so, dass ich vor gut 3 Monaten das Klavier gekauft habe. Mit dem Flohwalzer in der neuen Tonart. Ja? Und das Klavier ist jetzt aufgestellt, an seinem richtigen Platz. Da, wo es hin soll. Und der Deckel geht nicht auf. Hatten Sie schon vorher einmal ein Klavier? Ja, schon oft. Bei meinem letzten Klavier sind 2 Tasten nicht mehr gegangen vom Flohwalzer. Und da hat mir das Institut für angewendete Klaviermusik gesagt, das könnte man nicht reparieren. Der Flohwalzer wird jetzt in E-Dur gespielt. Und da haben Sie sich ein neues Klavier gekauft? Ja, genau so war's. Na, das hört sich doch sehr gut an. Wieso? Sie haben sich gleich ein neues Klavier gekauft. Warum? Und noch dazu eins mit dem Flohwalzer in der neuen Tonart. Ja, das habe ich gemacht. Weil bei dem alten Klavier jetzt 2 Tasten vom Flohwalzer kaputt waren. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon ein neues Klavier kaufe, kaufe ich gleich eins mit dem Flohwalzer in der neuen Tonart. Sind Sie ein spontaner Mensch? Würde ich schon sagen. Ja. Genau das höre ich aus Ihrer Schilderung. Sie sind ein spontaner Mensch. Sie sind jemand, der nicht lange zögert, sondern die Dinge gleich in die Hand nimmt. Habe ich recht? Ja, das stimmt. Das bin ich. Sie sind ein spontaner Mensch. Sie sprühen nur so vor Vitalität. Sie wollen vielleicht auch manchmal gleich mit dem Kopf durch die Wand, stimmt's? Vielleicht manchmal zu spontan. Wieso? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Worüber? Ob Sie gegebenenfalls zu spontan sind. Nö, da habe ich bis jetzt noch nicht über nachgedacht. Sehen Sie? Ja. Löst das jetzt bei Ihnen etwas aus? Ja. Müsste ich mal über nachdenken. Und dass der Klavierdeckel klemmt, was fällt Ihnen dazu ein? Dass ich vielleicht immer zu schnell mit dem Kopf durch die Wand will? Sehen Sie mal, sehr gut. Ja. Dann vielen Dank nochmal. Dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Siegburg. Und denken Sie mal über unser Gespräch nach. Ja, mache ich. Danke. Tschüss. Das war Frau Siegburg aus Barntrup in Ostwestfalen-Lippe. Mein Ratschlag für alle die, die wie Frau Siegburg immer mit dem Kopf durch die Wand wollen, sich zu entspannen. Richtig gut gehen lassen. Problem Klavierdeckel lösen? Na klar, die richtige, entspannte Einstellung. Wenige Tropfen, Flohwalzerduft. Entspannt Klavierspielen. 4-3-4-3-4. Der Klavierdeckel klemmt. Wir sollen dranbleiben. Weitere Botschaften empfangen. Wir sollen unsere Zeit auf dem Mond genießen. Uns entspannen. Bald holen sie uns. Der Fahnenappell. Die vierte Mission begrüßt die fünfte Mission auf dem Mond. Mit ungeblühter Fahne, wie? Hast du das Bügeleisen gefunden? Sowas muss man üben. Jeden Tag so einen Fahnenappell. Was war denn da am Monticulus Müller-Schwertheimer, als du Gassi warst? Was grübelst du, Hund? Willst du nicht deine Eintragung machen in dein Tagebuch? Die Fahne muss gebügelt werden. Das Bügeleisen finden. Erst finden, dann bügeln. Dann der Fahnenappell. Ich weiß, was du denkst. Das denkst du. Ihr Menschen müsst immer wieder dasselbe lernen. Immer wieder von Neuem. Immer wieder Flohwalzer. Kaum habt ihr den Flohwalzer erlernt, müsst ihr ihn wieder neu erlernen. Nie ein anderes Musikstück. Immer nur Flohwalzer. Hör auf, dich zu kratzen. Was verstehst du schon von Musik? Das ist Wachstum. Flohwalzer. Margaret Jane zum Beispiel, was macht die? Läuft immer einem Fuchsschwanz nach, der an ein Gefährt festgebunden ist. Läuft immer hinterher, als wär's ein Fuchs. Margaret Jane frisst Rostbeef. Den Menschen geht es gut. Jeder hat ein Klavier. Ich zieh mich jetzt zurück in die Kapsel. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Wichtig, Tour. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Margaret Jane frisst Rostbeef. Warum hat ein Klavier Kochplatten? Wird davon Musik besser? Na, kann mir egal sein. Bin sowieso unmusikalisch. Ein bisschen mehr Höflichkeit könnte nicht schaden. Eine Bibel wäre mir lieber gewesen. Kusch, hätte ich sagen sollen. Was versteht der schon von Musik? Wachstum. Die holen uns. Das sind Botschaften. Was redet der Köter da? Sowas muss man üben, so einen Fahnenappell. Davor das Bügeleisen finden, dann bügeln, dann üben. Was hat er gesehen da drüben am Monticulus Müller-Schwertheimer? Es ist so still hier, so weiß und so still. Was ist denn? Ich habe meine Tagebucheintragungen abgeschlossen. Und? Da drüben am Monticulus Müller-Schwertheimer, da ist einer. Hast du das Bügeleisen gefunden? Da ist einer. Wo? Am Monticulus Müller-Schwertheimer. Wer? Ich weiß genau, dass da einer ist. Warum? Ich habe ihn gesehen. Wen? Du schweigst, Großmaul. Hast voll den Mann im Mond gesehen, wie? Den Mann im Mond, den hast du gesehen, was? Wolken. Wolken. Wolken, immer Wolken. Was? Die geheimsten Wünsche der Flohwalzer-Prinzessin. Wo? In der Zeitung. Eine freie Stelle. Ein Mann liest Zeitung. Ein Mann am Monticulus Müller-Schwertheimer. Wie? Vielleicht auch ein Mondkalb. Löse ihr Rätsel. Verbringe mit ihr ein Traumwochenende am Strand von Sylt. Mit ihr zur Megaparty in den Showräumen für angewandte Klaviermusik. Werde Flohwalzerprinz. Gibt es Nachrichten? Botschaften? Hörst du was? 10 Mondsmaragde gebe ich der NASA. Stille. Stille. Geheimste Mission unterwegs. Die 5. Mission. Sonntag. Stille. Weiße Stille. Ich mache jetzt eine Eintragung in mein Tagebuch. Ich ziehe mich zurück. Wichtig, Tua, du bleibst hier. Was meinst du damit, da ist einer? Wo soll denn einer sein am Antikulus Müller-Schwertheimer? Da ist keiner. Ist da einer? Wo soll denn da einer sein? Ich will doch mal selber schauen durchs Fernrohr. Und zwar nicht zur Erde, sondern zum Monticulus Müller-Schwertheimer, wo da einer sein soll. Das Fernrohr ist meine Angelegenheit. Das Bügeleisen ist deine Sache. Wo ist es? Ein Fahnenappell mit ungebügelter Fahne, wie? Wenn die 5. Mission kommt. Das Bügeleisen ist deine Angelegenheit. Das Fernrohr ist meine Angelegenheit. Was knurrst du herum? Da ist einer. Am Monticulus Müller-Schwertheimer. Ich verstelle jetzt die Linse. Nein! Kusch, sage ich, kusch! Nun? Da ist einer. Wo? Am Monticulus Müller-Schwertheimer. Am Monticulus Müller-Schwertheimer, weiter. Du schweigst. Also gut. Du warst mir von Anfang an unsympathisch. Hör auf, dich zu kratzen! Du kommst jetzt an die Leine. Warum? Wir machen jetzt einen Sonntagsausflug. Wohin? Zum Monticulus Müller-Schwertheimer. Ich suche jetzt das Bügeleisen. Hierher! Platz! Unter Fahnenappell, die 4. Mission begrüßt die 5. Mission auf dem Mond. Wohl mit ungebügelter Fahne, wie? Wenn die 5. Mission kommt. Sitz! Und jetzt an die Leine. Auf geht's. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich? Guten Morgen, Flohwalzer Prinzessin. Hier ist der Friedhelm Ottbusch aus Offenbach. Herr Ottbusch, wie lautet Ihre Antwort auf das Rätsel? Das war der Flohmarsch. Herr Ottbusch, das war leider falsch. Och, schade. Wie kommen Sie denn eigentlich auf den Flohmarsch? Ach, das weiß ich nicht. Nun gut, Herr Ottbusch, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Ottbusch. Vierte Mission, bitte melden. 4. Mission, bitte melden. Ich hatte gerade meine Notdurft verbuddelt, da stand er plötzlich vor mir. Mit einem großen weißen Mondfels im Arm und versperrte mir den Weg. Weiter. Ob ich eine verwandelte, schöne Geliebte des Zeus sei, oder gar Zeus selber, oder nur ein ganz gewöhnlicher Hund. Wie? Ich sagte, dass ich ein Hund sei, wie er wohl sehe. Allerdings kein gewöhnlicher, wie er wohl meine, sondern Marcello, der 3. von NASA, erster sprechender, schreibender und lesender Hund auf dem Mond. Und für wen er sich wohl halte und ob er Ärger wolle. Und wer er überhaupt sei. Und? Und? Ein Unglücklicher, sagte er. Dann lange nichts. Ich sagte auch nichts. Dann er ganz plötzlich, ob ich Geld dabei habe. Er wolle mir ein Kunststück vorführen. Er habe ein Seil gespannt in gefährlichen 30 Metern Höhe, vom Fuße des Monticulus Müller-Schwertheimer bis zu seinem Gipfel. Er wolle rückwärts auf dem Seil springend diesen Felsen auf seiner Fingerspitze nach oben transportieren. Ob ich das mal sehen will? Klar, sagte ich. Und er? Wenn ich auch nur einen Tropfen Schweiß auf seinem Antlitz erblicken würde, bekäme ich mein Geld zurück. Geld? Was für Geld, sagte ich. Hab kein Geld. Eintrittsgeld oder keinen Schritt weiter, spielte er sich plötzlich auf. Und ich? Ob ihm wohl der Mond gehöre? Gleich gäb's Ärger. Ich sei von der vierten Mission. Er soll sein Kunststück vorführen. Hoffentlich wird's bald. Verschwinde, Köter, rief er. Und dass er sich nichts gefallen lasse von so einem kleinen Kläffer, wie ich einer sei. Gut, dachte ich. Gut, soll er mal sehen, wie das ist, wenn man vom Hund gebissen wird. Und kein Arzt in der Nähe. Und keine Tetanusspritze. Soll er mal sehen. Du hast was? Ich machte also einen gezielten Sprung nach seiner linken Wade. Doch aus dem Sprung wurde ein langsames Fliegen. Ich schwebte auf seine Wade zu, schnappte statt in die Wade in die Luft. Da hob er seinen Fels über den Kopf und warf ihn nach mir. Mit einem Mal wurde es ganz dunkel über mir. Ich wollte rennen. Ich wollte rennen um mein Leben, doch meine Beine ruderten in der Luft. Der Mondfels senkte sich langsam auf mich herab. Es wurde immer dunkler. Ich salutierte noch mit letzter Kraft, den Tod vor Augen. Melde gehorsamst, rief ich noch, melde gehorsamst, feindlicher Angriff auf vierte Mission. Melde Verlust von Marcello dem Dritten von NASA, erster sprechender, schreibender und lesender Hund auf dem Mond. Melde gehorsamst. Und dann? Dann nichts. Wie nichts? Ich spürte einen kleinen Stups am rechten Ohr. Einen Stups? Dann wurde es wieder hell. Verdammte Schwerelosigkeit, brüllte er, und dass die Götter ihn wieder zurückbringen mögen in die Unterwelt. Die Astronauten mögen ihn zurückbringen nach Unterweldenau. Ja, so. Genau so war's. Wie alt sind wir? Alt. Uralt. Ein Unglücklicher also. Ein Unglücklicher, so wie ich es einer bin. Hast du alles eingetragen in dein Tagebuch? Nein. Warum nicht? Mit dem habe ich nichts zu tun. Ein Artist auf dem Mond. Einer, der nie schwitzt. Das ist eine Sensation. Ob er auch einen Dollar nimmt? Zurück. Lass uns zurückgehen. Ich will durch das Fernrohr schauen. Einen Dollar Eintritt bezahle ich für uns beide. Hör auf, an der Leine zu ziehen. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein zu einer Vorstellung. Wenn du einen Schweißtropfen siehst, gehören dir 50 Cent. 50 Cent? Gehören dann dir. Und die fünfte Mission? Kann warten. Was ist das? Was ist da? Was soll da sein? Kommt da Publikum? Das Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Hast du ihn gehört? Hast du es gehört? Da ist er. Meine Schritte werden so schwer. Andererseits so leicht. Hast du ihn gehört? Was für ein Geräusch? Hörst du denn nichts? Ja, ja, ich höre was. Warum läufst du so komisch? Bei Fuß? Was schwebst du da herum? Ja, ich höre was. Fuß! Kannst du ihn sehen? Was ist das für ein Geräusch? Musik? Hochverehrtes Publikum, Menschen, Götter, bissige Hunde. Kommt her, schaut her. Der Sisyphos ist da, der Meister der Schwerkraft. Da ist er. Auch Meister der Schwerelosigkeit genannt. Ganz wie ihr wollt. Kommt und staunt über den großen Sisyphos. Sensationell, einzigartig, noch nie dagewesen. Bin ich ein Hochstapler? Was ist das für ein Geräusch? Musik! Hört die Geschichte des großen Sisyphos, des schlauen Sisyphos, der aus der Unterwelt abhaute, als die Götter Mittagsschlaf hielten und sich auf dem Mond versteckte, der dort im Reich der Schwerelosigkeit der Schwermut verfiel, weil ihm alles so leicht fiel. Hört die Geschichte des großen Sisyphos, dem Meister der Schwer... der Schwer... Warum sagt er nichts? Er starrt vor sich hin. Der Weg zum Monticulus ist doch weiter, als ich dachte. Obwohl meine Schritte immer größer werden und der Weg doch kleiner werden müsste. Und trotzdem fällt er mir leicht, obwohl er mir schwer fallen müsste, da er doch größer ist, als ich dachte. Da, da! Er hüpft auf das Seil, 30 Meter hoch, den Fels im Arm und verbeugt sich. Zuschauer mit schwachen Nerven sollten die Augen schließen. Dann nämlich, wenn der große Sisyphos kurz vor dem Erreichen des Gipfels einen vierfachen Salto machen wird. Den gigantischen Marmorfels von außerordentlicher Schwerkraft wird er in die Höhe werfen und mit der Spitze seines linken Zeigefingers auffangen. Dann, wieder auf seinen Zehenspitzen hüpfend, den gigantischen Marmorfels jonglierend, wird Sisyphos rückwärts auf diesem gefährlichen Seil seinen Gang zum Gipfel des Monticulus Müller-Schwertheimer vollenden. Doch damit nicht genug. Wer auch nur einen einzigen Tropfen Schweiß und sei dieser auch noch so klein auf dem Antlitz des großen Sisyphos entdeckt, bezahlt keinen Eintritt. Ja, Meister, der schwer... Wie heißt er gleich? Dieses Geräusch, was wir da hören, das ist das Schwerelosigkeitsgeräusch. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das Geräusch der Schwerelosigkeit. Ich habe mich ja nie weiter wegbewegt von der Kapsel als 5 Meter. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich dieses Geräusch noch nie gehört habe. Jetzt. Er ist schon fast oben. Mit der Fingerspitze stupst er den Marmorfels an. Der Fels schwebt langsam in die Höhe. Ich sehe nicht einen Tropfen Schweiß auf seiner Stirn. Jetzt macht der große Sisyphos den vierfachen Salto. Bitte um absolute Ruhe im Publikum. Einmal, zweimal, dreimal. Vierte Mission, antreten zum Fahnenappell. Wer ist da? Vierte Mission zum Fahnenappell. Die Astronauten der 5. Mission werden in Kürze das Raumschiff verlassen und den Mond betreten. Vierte Mission, antreten zum Fahnenappell. Da ist ja mein Marcello. Gutes Hündchen, braves Hündchen. Hast mir die Zeitung geholt, wie ich es dir beigebracht habe. Gutes Hündchen, braves Hündchen. Schau nach, was steht da? Naja, schon gut. Sprichst kein Wort mehr, seitdem wir wieder auf der Erde sind, seitdem sie uns geholt haben. Was steht da? Plant Institut für angewandte Klaviermusik Entlassung von weiteren 9.800 Mitarbeitern? Fragezeichen. Warte, ich serviere jetzt ein Fresserchen. Musst nicht so mit dem Schwanz wedeln. Schmeißt ja alles um. Ich hol ja schon den Dosenöffner. Ja. Da freust du dich. Jetzt gibt's Fresserchen, guter Marcello. Braves Hündchen. Den Köter kannst du behalten. Die Pension kommt regelmäßig, sagten sie. Und den da auch, Sisyphos. Den sollte ich auch behalten. Warum waren wir auf dem Mond, fragte ich. Keine Antwort. Halt dich gerade und weg. Nicht wahr, Marcello? Unser Freund Sisyphos wohnt gleich nebenan. Unseren Freund Sisyphos, den haben wir behalten. Er fand ja gleich Arbeit, der gute Sisyphos, beim Institut für angewandte Klaviermusik in der Transportabteilung. Was soll ich mit dem blöden Kieselstein? Gefällt dir dein Klavier mit Klavierhocker, Marcello, dein Geburtstagsgeschenk, passend zum Hundekörbchen? Auf dem Klavier liegt er. Der Mondsmaragd, gleich neben der Bibel. Der einzige, den habe ich in meiner Tasche gefunden. Die anderen 473 sind auf dem Mond geblieben. Der Mondsmaragd. Er soll uns daran erinnern, dass wir auf dem Mond waren. Ich spiele jeden Tag den Flohwalzer. Ich lerne immer wieder etwas Neues. Mal schauen, was Sisyphos macht. Na, Sisyphos, wie geht's? Alles in Ordnung? Hattest gleich Arbeit, was, Sisyphos? Der große Sisyphos wird als nächstes Grundstück den Mond aus der Umlaufbahn stemmen. Nie mehr Trabant der Erde sein. Ja, ja. Der gute alte Sisyphos hatte gleich Arbeit beim Transport. Allerdings nur einen Tag. Hat kurz vor dem Erreichen des 5. Stockwerks ein Klavier fallen gelassen. Es rollte sämtliche Stockwerke hinab. Der gute alte Sisyphos. Was soll ich mit dem blöden Kieselstein, hat sie gesagt, die Flohwalzerprinzessin, als ich das Rätsel gewonnen habe. Letztes Jahr. Am Strand von Sylt, bei Sonnenuntergang. Was soll ich mit dem blöden Kieselstein? Willst du mich wohl verarschen? Dann gib ihn mir wieder, dumme Kuh. Weißt wohl nicht, was der wert ist. Hol ihn dir doch, deinen blöden Kieselstein. Und warf den Mondsmaragd ins Meer. Die Beine rasiert bis zum Hals. Verbiss dich, blöder Hund. Ich lief ins Wasser. Ich suchte lange. Doch der Stein war weg. Der Hund salutierte, als die Astronauten kamen. Melde gehorsamst Flohwalzerbörse auf dem Mond empfangen. Anerkennung ausgesprochen, sagten sie zu Marcello dem Dritten. Abtreten! Ich stand lange dort, letzten Sommer nach dem Radiorätsel, und schaute aufs Meer. Die Füße im Wasser. Es wurde dunkel, immer dunkler. Der Mond ging auf und wurde kleiner und kleiner, je höher er stieg. Immer kleiner wurde der, immer kleiner. Und als er ganz klein war, hoch am Himmel, da schwamm plötzlich auf dem Wasser vor meinen Füßen der Mondsmaragd, ganz leicht, und leuchtete im Dunkeln. Wer bin ich? Nicht wahr, Marcello? Deine Aufzeichnungen. Wo die seien, dein Tagebuch, wo das ist, wollten sie wissen. Melde gehorsamst, Zwischenfall mit einem Sisyphos, hast du gesagt. Aufzeichnungen auf dem Mond geblieben. Einen Tritt haben sie dir verpasst. Hast seitdem kein Wort mehr gesprochen. Armer Marcello. Gutes Hündchen, braves Hündchen. Die Flohwalzerbörse, Hörspiel von Esme Bromhead. Es sprachen Mann auf dem Mond, Traugott Bure, Hund, Peter Matitsch, Sisyphos, Gottfried Breitfuß, Flohwalzerprinzessin, Sascha X, Flohwalzerprinz, Wolfram Koch, Frau Berkelmann, Brigitte Göbel, Frau Siegburg, Beate Abraham, Herr Ottbusch, Walter Renneisen, Astronaut Reinhard von Stolzmann. Besetzung Gudrun Eggert. Ton und Technik Helmut Schick, Ursula Portyra und André Buscharepp. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Musik Sabine Wortmann. Regie Andrea Ghetto. Produktion Hessischer Rundfunk 2007. Redaktion und Dramaturgie Peter Liermann.